Deutschlandfunk Kultur. Best of Pop 2001. Radiohead, Amnesiac. Diesen Song hier, You and Who's Army, das Stück über Politiker, die die Menschen betrügen, von denen sie überhaupt erst gewählt worden sind, widmet Radiohead-Sänger Thom Yorke dem US-Präsidenten George W. Bush bei einem Konzert in Berlin. Das passiert am 11. September, dem Tag, der das Jahr 2001 prägt wie kein anderer. Mit Blick auf die Anmutung und die Themen, die Radiohead auf dem Album behandeln, ist das fast schon absurd passend. Amnesiac ist das fünfte Album von Radiohead. Die Band hat sich endgültig dagegen entschieden, Britpop zu sein und für immer neben Namen wie Oasis oder Blur genannt zu werden. Stattdessen gibt es eine Dystopie, die stimmungsmäßig zwischen Aufbäumen und kompletter Resignation hin und her wechselt. Inhaltlich sind Radiohead mit dieser Grundhaltung fast noch beim Grunge, aber nicht in Sachen Sound. Es gibt zwar auch Gitarren, vor allen Dingen aber gibt es nervös zuckende elektronische Sounds. Okay, das ist jetzt 20 Jahre her. Warum ist die Musik immer noch relevant? Weil man dadurch unheimlich gut nachfühlt, wie die Welt damals war. Die Computer laufen zwar nach dem Jahrtausendwechsel weiter, anders als prophezeit, aber es wird wahrscheinlich trotzdem nicht besser. Das zeigt uns nicht erst der 11. September. Unter anderem geht 2001 die Angst vor BSE und einer Übertragung auf den Menschen um. Immerhin können wir dabei Musik hören, die voraussagt, dass wir bald sowieso alle abgehört werden. Zumindest könnte man so das Leben im Glashaus, über das Thom Yorke auf Live in a Glasshouse singt, interpretieren. She is putting on a smile. Und die Musik ist auch immer noch relevant, weil man dadurch versteht, warum KünstlerInnen von heute so klingen, wie sie klingen. Billie Eilish und Frank Ocean zum Beispiel haben im Kinderzimmer Radiohead gehört. Und das nervöse Hadern von Radiohead, das hört man auch bei Billie Eilish immer wieder. Everybody dies. Surprise, surprise. We tell each other lies. Sometimes. Thom Yorke ist übrigens selbst Fan von Billie Eilish. Der Kreis schließt sich also. Wie gut ist das Album gealtert? Ziemlich gut. Natürlich, weil keine eingängigen Popsongs drauf sind, die sich nach 10-mal Hören abgenutzt haben. Vielleicht aber auch, weil sich die Grundstimmung der Welt leider gar nicht so sehr geändert hat und man You and Who's Army jetzt Bolsonaro in Brasilien oder Orban in Ungarn statt George W. Bush widmen würde. Was ist von Radiohead heute noch übrig? Radiohead haben zwar seit 5 Jahren kein Album mehr gemacht, sind aber weiterhin präsent und immer noch gleichzeitig wütend und bocklos. Großteil ihrer Musik ist frei verfügbar. Und wenn mal wieder irgendwelche alten Demo-Tapes geleakt werden, dann veröffentlichen Radiohead die einfach selbst und spenden die Erlöse an die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. Welcher Song ist der Anspieltipp auf dem Album? Pyramid Song. Weil der völlig zu Recht immer noch in einigen Listen mit den besten Songs der Nullerjahre auftaucht. Der Song hat zwar keine Hookline, aber wenn sich der zu einem Chor geschichtete Gesang von Thom Yorke einmal im Gehörgang festgesetzt hat, dann möchte man sofort mit den schwarzen Engeln schwimmen gehen, mit denen Thom Yorke in dem Song unterwegs ist. Obwohl es wahrscheinlich am Ende nicht gut ausgeht. Aber das wissen wir ja schon.